muss es noch passieren. Ich glaub, ich werd ne Marke spielen. Zu der Piepschau will ich hin, weil ich doch so geil bin. Knappe Brüste, feste Denke, hören mir durch meinen Kopf. Alte Stil, geile Ex, das ist heute wieder Druck. Einfach mag ich heiße Blicke, das ist mir die Sache wert. Unernährt, masturbiert, ach ist das ein geiler Ort. In der Kabine ganz allein, kann ich endlich bei dir sein. Schnell den Schwanz aus meiner Hose, denn du bist so gut im Mode. Und dann wird schnell rumgedickt, wenn es bei mir endlich ist. Auf den Bruch an den Mann, scheiße, bin jetzt kein Schuster an. Bist du jammerst, bist du schreit, wird er zeigen, wie man sich, wie man eine Frau bestimmt. Doch du sitzt in deinem Gang, bist du endlos weit von mir. Und du bleibst mir nur noch dick, ist mir eher ein schönes Tier. Und schon ist das Geld zu Ende, schnell noch einen letzten Blick. Steck den Schwanz in meine Hose und dann rutscht ihn aus dem Dreck. Heute muss es noch passieren, ich glaub ich werde mal passieren. Zu der Piepschau will ich hin, weil ich doch so geil bin. Knappe Brüste, feste Denke, hören mir durch meinen Kopf. Heiße den geile Ex, das ist heute wieder drum. Einfach mag der heiße Blicke, das ist mir die Sache wert. Oder mehr, mach's noch mehr, ach ist das ein geiler Ort.